Und es bedarf nur einer Stimme, die rings die Luft erschütternd ruft, so stürzen sich mit lautem Grimme die Frostlawinen in die Gruft. Niemand besser wie der Geheimbündler weiß die furchtbare Wahrheit dieses herrlichen Lenau-Wortes, und niemand wie er zittert mehr davor, dass diese Stimme, deren lebendigen Klang er längst erkannte, erklinge und gehört werde von seinen Schutzbefohlenen, noch ehe sie es für alle Zeiten geworden wären. Kann es demnach durch überstaatliche Gesetzmäßigkeiten spielend leicht gelingen, Geld als Ware ein für allemal aus der Welt verschwinden zu lassen, so würde dieser Regelung natürlich durch eine Geldeinheit für alle Staaten noch ganz anderes entsprochen werden. Denn wenn der auf allen Staatsnoten verzeichnete Wert ein und derselbe wäre, nun, wir meinen, dass dann der Schwindel der Beweglich- und Veränderlichmachung des Geldwertes noch viel einleuchtender als unmöglich und sinnlos erkannt würde, denn ohne derartige Vereinheitlichung. Man sieht, da nun einmal das Geld eine allen Staaten gemeinsame Angelegenheit ist, so werden wir auch nur dadurch erlöst werden, dass endlich einmal Abgesandte aus allen Staaten, die die arische Wirtschaftsordnung gemeinsam ersehnen und erreichen wollen, zu Kongressen zusammentreten, die die grundlegenden Gesetze solcher Neuordnung beraten und festsetzen. Wenn demnach solcher Kongress nicht bald kommt, dann haben wir auch nicht mehr auf eine arische Lösung der wirtschaftlichen Dinge und demnach Erlösung vom jüdischen Weltjoche zu hoffen. Denn vergessen wir es nie, wenn der heute sich vollziehende Vernichtungsprozess einmal abgelaufen sein wird, dann wird nie mehr die Möglichkeit erstehen, sich der jüdischen Weltherrschaft zu entledigen. Denn da das erreichte Ziel auch gleichbedeutend wäre mit einer arischen Gesamtmenschheit, die nie mehr in jene Bildungs- und Geistesbereiche emporgelangen kann, die es ermöglichen, überhaupt über derartiges selbstherrlichen Geistes nachzudenken, so müssen wir denn den Gegenstoß vorbereiten, heute, wo noch eine frei und unvergewaltigt aufgewachsene Schichte von Geistigen in allen Staaten anzutreffen ist. In 20 Jahren aber wird aus der Mittelschulbildung, die nunmehr ganz unter jüdischem Einfluss gerät, ein Geschlecht erstehen, das, soweit es noch aus wenigen arischen Menschen besteht, nicht mehr imstande wäre, hellen, unvergewaltigten Geistes unsere Fragen zu beraten. So hofft denn auch der Verfasser, dass genugsam geistige Aktivität in der arischen Welt vorhanden ist, dass diese Schrift in alle Kultursprachen übersetzt, ihres aufklärenden Amtes walten könne. Derartige Übersetzungen aber sind die Voraussetzung für alles Kommende, so zwar, dass der Verfasser sich entschlossen hat, das Reinerträgnis aus derartigen Erscheinungen einem Fonds zuzuführen, der abermals dazu dienen soll, die Übersetzertätigkeit zu fordern und in weitere Sprachen zu ermöglichen. Arische Wirtschaft wird kommen, wenn deren Möglichkeit und Notwendigkeit von der gesamten arischen Menschheit erkannt sein wird. Fassen wir somit zusammen, was aus dem bisher dargestellten jedem Menschen fassenden Geistes auf das unwiderleglichste klar geworden ist, so erkennen wir, dass der Aufstieg des Judentums zur Weltherrschaft ein vom arischen Standpunkt, der ja einer anderen Geistigkeit und mithin anderen göttlichen Geboten zu gehorchen hat, ungeheurer, planvoll und zielbewusst organisierter Schwindel ist, der es dem beweglichen Geist ermöglichte, sich mit Hilfe der von ihm ersonnenen Wirtschaftspraktiken, die die Zerstörung arischer Wirtschaft zum Ziel haben, aller Güter, allen Vermögens und aller Unabhängigkeit der eingeborenen Bevölkerung vernichtend zu bemächtigen. Die Erfindung der Aktie vernichtet das selbstständig bestehende Unternehmertum, die im Laufe etwa eines Jahrhunderts emporschießenden Banken strecken ihre Fangarme bis ins Innerste aller Länder vor, das beweglich gemachte Geld ermöglicht die Internationalisierung der Ausplünderung aller Staaten von der Welt- bzw. erdumspannenden Schavrusse. Die Zeitung in ganz Europa hat hierbei die Rolle des Agenten zu übernehmen, der die Opfer aus allen Bevölkerungsschichten der Spekulation zutreibt, deren Ahnungslosigkeit in den ihrer Grundveranlagung geradezu inkommensurablen Kniffen und Praktiken sie zu einer freiwillig in die jüdischen Schlachthäuser einströmenden Riesenherde verwandelt, zum Triumphe des auserwählten Volkes und seines Geistes, den seine Priester dem zu verehrenden Göttlichen gleichzusetzen, die Schamlosigkeit, aber doch auch die Kraft, alles sich zu sich selber Bekennendes bewiesen. Wo Schwindel am Aria, da der Gott dieses Wüsten- und Nomadenvolkes, das seine Räuberinstinkte so fanatisch schlau hinter den Worten zu verbergen wusste, die Raub und Plünderung meisterhaft unter der Maske wirtschaftlicher, anerkannter Methoden auszuüben befähigten. Hat die Spekulation bis in die Unterschichten ihre verheerenden Wirkungen ausgeübt, dann kann man von der Geheimbundzentrale aus Krisen erzeugen, in denen selbst Banken zugrunde gehen, indes die Bankiers selber sich bei Rücklassung entwerteter Bankaktien in den Händen der Uneingeweihten zurückziehen können, wie denn der Satan seine Höllenkrallen aus dem Handschuh zieht, den er, seine Krallen zu verbergen, solange er plündert, trägt, um ihn, wenn das Raffen vorüber ist, als leer gewordene Hülle in den Dreck zu werfen, sich selber unsichtbar vor aller Augen in Nacht und Nebel verflüchtigend. So war's in den großen Krachen ebenso 1873 wie heutigen Tags, wenngleich heute die Unsichtbarmachung des Riesenschwindels noch viel besser ausgebildet worden ist wie damals, da der fassende Geist noch geradezu blind war vor ihm völlig neuen wirtschaftlichen Katastrophen. Wer sich im Einzelnen über das Anwachsen des Bankwesens, über die Verfeinerung seiner Methoden, über den Aufstieg des Leihkapitals zur Weltherrschaft belehren will, der greife zu dem wirklich vortrefflichen Buche »Das Bankwesen in Österreich« von Egon Schäffer. Freilich, genial darf man im bewusst arischen Geiste denkend die Riesenverbrechen der Judenschaft ganz und gar nicht nennen, wie es Schäffer Seite 213 unten tut. Pfiffigkeit, Geriebenheit, Schlauheit, Zusammenhalten, einander in die Hände arbeiten, das alles kann man der Schwindelschafrusse zubilligen. Aber das Wort für das Höchste, was der Menschheit an Schöpfergeist gegeben war, zu missbrauchen, um derartige Weltverbrechen, die ja nur dank der antigenialen Verblödung des fassenden Geistes möglich waren, das ist ein Missbrauch, eine Verkennung, ja ein Verbrechen an unserem Allerheiligsten, dass wir dem Verfasser dringend raten, dies derart entweihte und in den Schmutz gezogene Wort aus einer ihm ansonsten sehr zu wünschenden zweiten Auflage schleunigst zu entfernen. Lebendiger, fassender Geist wird, endlich all den Riesenbetrug, der an ihm begangen wurde, durchschauend, den gordischen Knoten der unentwirrbar gewordenen heutigen Wahnwirtschaft zerhauen, und dann mag das Allerheiligste fassenden Geistes, der Genius, erstehen und gepriesen werden, wenn die Erlösung aus der fassenden Kraft arischer Geister geboren wurde. Dieser Erlösung aber wollen wir mit dem zweiten Teile dieses Buches durch Darlegung der Wege und Gesetzmäßigkeiten, die zu ihr hinführen, bringen, ohne zu befürchten, dass die Schilderung des bisherigen eine zu oberflächliche gewesen sei. Nicht gilt es hier, Breite und Umfang zu umschreiten, sondern in die Tiefe zu dringen und den geheimnisvollen innersten Kern des jüdischen Sieges zu enthüllen. Wer Neues schaffen will, soll seine Kraft nicht verbrauchen, das Alte, Schädliche zu ergründen in allen seinen Einzelheiten. Wer den Knoten durchhauen will, braucht nicht all seinen Verwicklungen und Knäuelirrwegen nachzuforschen. So mag denn die bisherige Schilderung genügen, um nunmehr zum Neuaufbau der Wirtschaftsordnung fassenden Geistes festen Mutes zu schreiten.